oard.de. One every day keeps the doctor away. Mann, Mann, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer App für den Fire TV, die es aber auch für Android und höchstwahrscheinlich, beziehungsweise ich gehe wirklich davon aus, auch für iOS gibt. Die Rede ist von einer kostenlosen App von der App Watchbox, Filme, Serien, Anime und vieles mehr. Größe variiert je nach Gerät, Versionsnummer variiert je nach Gerät, Mindestanforderungen an das Betriebssystem Android 4.2, Link zu Amazon findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge und bei 585 Gesamtbewertung gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,3 Sternen. Die App läuft bei mir auf meinem Fire TV der ersten Generation übrigens ohne Probleme und einwandfrei. Installiere die Watchbox-App, um unser gesamtes Angebot zu entdecken. Auch ohne Mitgliedschaft hast du bei uns unbegrenzt Zugriff auf alle Serien und Filme. Bei uns erwarten dich Filme der anderen Art. Stöbere durch unsere Kategorien, die dir eine große Anzahl von Auswahl von Filmen aus den unterschiedlichsten Genres wie Independent, British, Action, Horror, Comedy, Science Fiction, Thriller, Anime bieten. Ja, es sind Filme und auch Serien abseits des Mainstreams. Dabei sind tatsächlich einige, die ich wirklich gar nicht so schlecht finde, sind tatsächlich dabei. Ohne Abo ist das, wie gesagt, kostenlos, volle Länge, Online-Stream. Offline könnt ihr das nicht gucken und mit Werbung ab und an. Humans und Real Humans zum Beispiel finde ich gar nicht so schlecht. Oder Little Britain kann man sich auch mal angucken. Durchaus. Anime ist nicht so mein Ding. Ja, aber ansonsten, wenn ihr ein Fire TV habt oder ein iOS-Gerät oder sowas, Android, dann könnt ihr euch das mal laden, mal reinschauen. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was für euch von Interesse ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.